Kundgabennummer 183 vom 16.11.1937. Kämpfe, körperlich und seelisch, Verblendete. Und groß und mächtig ist der Herr, der euch geschaffen hat, klein aber und machtlos, der ihn nicht erkennen will. Und deshalb dürftet ihr vertrauen, immer auf den Herrn, dass er in seiner Macht und Herrlichkeit euch, seinen Kindern, Hilfe bringt, wieder das, was nicht von ihm kommt. Wenn nur ein Rufen, ein um Hilfe flehender Gedanke zu ihm dringt, denn was er erschaffen hat, soll bestehen nach seinem Willen. Und was an irdischen Gütern euch anhaftet, das müsstet ihr dahingeben, wenn ihr das Reich Gottes erwählet. Denn nur der Mensch wird gewertet, nicht sein Besitz. Wo aber Gott schauet in die Herzen, da wird nichts verborgen bleiben seinen Vateraugen. Und willenlos werdet ihr folgen, wo euch der himmlische Vater führt. Denn er weiset recht, die ihm vertrauen. Darum preiset den Herrn, der in göttlicher Liebe einem jeden den Platz auf Erden anweiset, der ihm dienlich ist zu seinem Heil. Wer Vollkommenheit anstrebt, muss dienen und stets bereit sein zu dulden für den Herrn. Unsagbar bitter ist es für diejenigen, die sich selbst bereiten wollen, ihr Leben, ausgeschlossen zu sein von seiner Vaterhuld, die Liebe Gottes nicht zu brauchen glauben, die ganz allein sich und ihr Schicksal in Händen zu halten glauben, denen wird der Vater ferne sein, so lange, bis auch sie in leisem Erkennen der Göttlichkeit um die Liebe des Vaters bitten. Dann erst wird ihnen diese zugewendet werden, um dann die Gnade auszulösen, Kraft derer es dem Menschen nun gelingt, sich immer höher emporzuringen. Für diese armen Verblendeten stehen noch große Kämpfe bevor, körperlicher und seelischer Art. Denn nur dadurch können sie hingewiesen werden zu ihrem Schöpfer. Nur dadurch öffnen sie Augen und Ohr ihren geistigen Freunden, um durch diese endlich auf den rechten Weg gewiesen zu werden. Ohne Leid kommt wohl kaum einer dem himmlischen Vater nahe. Dir, mein Kind, wird die Gnade zuteil, deinen Heiland in deiner Nähe zu wissen, wenn du von Liebe zu ihm erfüllt bist. Dein Herz wird jubeln, in steter Verbindung mit ihm bleiben zu dürfen. Doch gib ihm alles hin, was dir lieb und wert ist, und immer reicher wird dein Leben sein, denn die Gnadensonne wird dir dann strahlen in Ewigkeit. Amen.